folget Gott und seinem Triebe, das ist die rechte Bahn, die führet durch Gefahr auf endlich in das Kanaan. Und durch von ihm geprüfte Liebe auf an seine